Wir haben das Thema Online-Marketing eine ganze Stunde lang. Freut mich, dass das auf so viel Interesse stößt. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Ich glaube, wir hoffen vor allem darauf, dass auch viel Input und Fragen und Themen, über die wir sprechen sollten, aus dem Publikum kommen. Wir fangen mal an, uns ein bisschen vorzustellen, dass ihr eine Idee habt, was für lustige Menschen hier so sitzen. Wir sind alle Internetunternehmer mit Schwerpunkt auf Online-Marketing. Und vielleicht sagt jeder von euch nochmal ein paar Worte zu sich. Ron, willst du anfangen? Ja, hört man mich? Gut. Also mein Name ist Ron Hillmann, gegenwärtiger Funktion hier als Vertreter von unserer kleinen Venture-Bude. Wir haben so ein kleines Venture-Office. Ich nenne es mal Boutique mit ein paar Startups drin, so an die 30, treten aber auch nicht immer nach außen auf, weil wir auch Unterbeteiligung haben. Welche Frau war das? Begonnen hat bei mir alles irgendwie nach 24 Semestern. Ich habe auch mal hier ein paar Semester studiert, irgendwie mit dem Online-Marketing anzufangen bei Astromo, ein Strompooler. Den gab es dann schnell nicht mehr, bin dann zu Idealo gewechselt in die Gründungsphase, hatte da eigentlich einen ganz guten Erfolg, bin von Immobilien-Scout abgeworben worden, war dort der erste Onliner so richtig. Und 2004 habe ich dann durch die Samwer-Brüder meinen ersten Auftrag in der Tasche gehabt und konnte mich mit einem Mitarbeiter von Immobilien-Scoutern selbstständig machen als Agentur. Die Agentur, also eine Internet-Marketing-Agentur, gehört jetzt nicht SAP, dafür Publicis. Und ich bin auch ganz stolz, dass also das Konglomerat, was uns gekauft hatte, letzte Woche auch noch LBI gekauft hat. Also das war die Firma, die uns aufgekauft hat. Mittlerweile bin ich dummerweise wieder im Startup-Bereich unterwegs. In einer Zeit, wo die alten Online-Marketing-Kanäle nicht mehr so funktionieren, wie es früher einmal war, wo man wirklich Reichweite gewinnen konnte. Nennt sich Yachtico.com, das ist ein Yachtcharterportal. International Boote mieten, so, und das war's jetzt. Danke, Ron. Hallo, ich bin Daniel von Team Europe aktuell, mache online jetzt seit ungefähr 1998, 1999, damals im E-Commerce gestartet, habe unterschiedliche Sachen gemacht, von Online-Shops über Sportwetten auf Antigua bis hin zu jetzt Berlin Team Europe, zwischenzeitlich mal die United Internet Media mit aufgebaut, also den Vermarkter der United Internet Gruppe, und bei Team Europe aktuell verantwortlich als Venture-Partner für den Aufbau von neuen Geschäftsmodellen, bedeutet also, ich begleite die Firmen in der Frühphase, meistens so die ersten 6 bis 9 Monate. Für die, die Team Europe nicht kennen, ich weiß es nicht, aber Team Europe baut 1 bis 2 bis 3 Firmen im Internet-Business, im E-Commerce-Bereich, im B2B-Bereich pro Jahr, und haben eine angeschlossene Tochterfirma Point9 Capital, an der wir beteiligt sind, die 2 Venture-Fonds aufgelegt hat, also gerade den zweiten auflegt, der ist fast fertig. Und in, weiß ich nicht, 40, 50 Internetunternehmen auf dem ganzen Planeten von Vancouver bis Neuseeland investiert hat. Und ja, also Firmen aus unserem Portfolio, bekanntere sind vielleicht aktuell Lieferheld beispielsweise. Was daraus mal entstanden ist, war Brands for Friends, Mr. Spex, oder im B2B-Bereich sowas wie Madvertise, Käuferportal oder DS Digitale Seiten. Bei allen bin ich auch dabei. Zu guter Letzt, ich bin Thomas Promny, seit 2000, also mittlerweile 12 Jahren, Internetunternehmer, habe ursprünglich so ziemlich aus Versehen damit angefangen, habe mir mal so eine Webseite gebaut und plötzlich habe ich gemerkt, dass man damit irgendwie so ein bisschen Geld verdienen kann, fand das sehr faszinierend damals noch so während der Schulzeit und habe deswegen nicht so richtig ernsthaft studiert, aber ihr ja vielleicht auch nicht alle, wir sind ja auch nur zufällig hier an der Uni. Und baue seit 12 Jahren eigentlich regelmäßig Internetunternehmen, in den letzten Jahren auch so ähnlich, wie es der Daniel gerade erzählt hat oder Ron auch im Prinzip gemacht hat, so im Stil des Company Building, das heißt, ich führe die Unternehmen nicht unbedingt alle selbst, aber helfe verschiedene Unternehmen mit aufzubauen, das sind momentan so ungefähr 5, um die ich mich relativ intensiv kümmere, und 5 weitere, an denen ich beteiligt bin. Und die spielen sich alle mehr oder weniger im Online-Marketing-Bereich ab. Und deswegen können wir dazu alle auch ein bisschen was Schlaues erzählen, hoffentlich. Aber um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ihr so vorhabt, also die Gemeinsamkeit, die wir alle haben, ist, wir sind auf dem Entrepreneurship Summit, wir interessieren uns also für Unternehmertum, das ist schon mal sehr sinnvoll. Aber was eure Fragen sind oder womit wir euch hier helfen können, müssen wir, glaube ich, erstmal alle nochmal so ein bisschen verstehen. Deswegen würde mich zuerst mal interessieren, wer von euch hat schon eine Webseite? Ah, die Hälfte, das ist gut. Und wer plant noch irgendwie gerade eine zu bauen? Wahrscheinlich im Zuge dessen, dass er gerade eine Firma gründet. Okay, das ist irgendwie nochmal ein Viertel. Sehr sinnvoll. Wer hat eine aktuelle Herausforderung im Online-Marketing, die er mit uns teilen möchte? Da hinten? Dann hättest du dich nicht melden sollen. Das. Erzähl doch noch ein bisschen, wir haben ja einen großen SEO-Experten hier, der heißt Ron, der erzählt bestimmt mal so ein bisschen so die ersten Schritte, wie man damit anfangen kann, wenn du vielleicht nochmal, also für alle nochmal zur Wiederholung, haben vielleicht nicht alle gehört, es geht um SEO, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, in was für ein Thema das so geht, in welche Richtung, also zumindest irgendwie B2C, B2B und eine grobe Industry. Und du willst, dass die dich bei Google finden? Okay, sieht nicht danach aus, dass du eine große Datenbank aufbauen wirst, um weitere Mentoren und Coacher zu listen. Du arbeitest mit einem Blog, den wirst du am besten mit WordPress aufsetzen. Dann wirst du dir von Sebastian Grimm in SlideShare seine Tools, seine Plugins holen, die nämlich dich SEO-mäßig begleiten. Das sind so 84 Slides. Das ist auf dem neuesten Stand momentan, da kann nichts schief gehen. Wenn du ein Alumni bist, dann würde ich sofort mal schauen, ob bei dir in der Universität irgendwie da eine Seite, ein Bereich eingerichtet wurde, um den ersten Follow-Link zu bekommen, der relevant ist, der Trust hat. Das wäre der erste Start. Im Mentoring-Bereich kannst du, es gibt viele Wettbewerber, in Berlin ist die Kultfigur Hartwig Marx. Das heißt also, du müsstest in dem Bereich um Hartwig Marx irgendwo Content schreiben, dass man sozusagen als Trittbrettfahrer auf seine große Marke, er ist auch Berater bei Bertelsmann, auch bei mir, auch ich habe Probleme, dann würde ich in den Bereich erstmal gehen und würde dort sehr, sehr viel Content aufbauen, das wäre der erste Schritt. Dann musst du auch immer schauen, ob es irgendwo Specials gibt, also du willst ja im Existenzumfeld, im Existenzgründerumfeld, dabei sein, dass du an Veranstaltungen, die dir Berlin bietet, immer daran teilnimmst und eventuell auch dort mit den ersten Links vertreten bist, dass du dort als Sprecher auftrittst, mit Panels, so wie wir das hier machen. Da gibt es dann auch mal einen Link, das wäre erst der erste Ansatz für deinen Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Dazu gibt es viele, viele kostenlose Tools. Die Webmaster-Tools von Google sind das Wichtigste für dich. Und dann gibt es so eine Szenerie in Deutschland, die sammelt sich um Sistrix. Das ist ein Messtool, mit dem du deine Erfolge messen kannst. Das gibt aus meiner Empfehlungssicht, SEO-Mods würde ich im englischsprachigen Bereich immer aussuchen. Abacus-Forum, ja, das ist auch interessant. Aber Search Engine Watch, so auf diesen Portalen, also es kommen ja die neuesten Trends immer aus den Staaten halt. Und dann eben auch der Mid-Cuts-Blog. Aber das ist dann schon die hohe Schule. Es reicht wirklich aus, dass du anfängst mit diesem von mir umworbenen Sebastian Grimm-Vortrag. Auf der letzten Search Engine Watch war das, glaube ich, dass du dir die Tools alle runterziehst, wenn du mit WordPress startest. Drupal und alle anderen immer bitte bei den Plugins gucken. Es gibt genug. Vorsicht bei den Plugins. Man kann euch auch einige Sachen mit runterschieben. Man kann sich seine eigenen Links sozusagen auf euren Seiten setzen. Ist vielleicht nicht so die beste Variante. Deswegen sage ich, Sebastian ist Trust. Der hat das alles durchgeprüft und damit könnte man dann anfangen. Ist vielleicht auch wichtig, um das ganze Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung zu verstehen, sollte man zumindest mal eine Seite selbst betreiben und ein paar Messtools drin haben, um es selber zu messen und vielleicht auch für die Runde. Google hat im letzten halben Jahr ja sehr, sehr viele Updates in den Index gebracht und in den Algorithmus und von so Dingen wie Links kaufen und andere Späße, um sein Ranking da zu beeinflussen, das sollte man machen, wenn man da wirklich ziemlich die Kontrolle drüber hat und weiß, was man da tut und weiß, wo man auch eine kontrollierte Grenzüberschreitung macht oder sonst was. Ansonsten ist das ganze Thema viel, viel schwerer geworden als noch vor ein, zwei Jahren. Viel risikoreicher, was für dich, wenn du Content produzierst, vielleicht noch interessant ist, ist dieser neue Author-Tag von Google, ja, dass du dich auf der Seite als Autor klassifizierst und dann erscheinst du, das habt ihr vielleicht schon gesehen, in den Rankings mit einem kleinen Bildchen, was aus Google Plus One kommt. Und das ist extrem hilfreich fürs Ranking. aber keine Links kaufen, wenn man sich nicht sicher ist. Also eigentlich lasst es bleiben oder ihr verdient mit SEO schon Schweinegeld und wisst, was er da tut. Keine Plus Ones kaufen, keine Autoren kaufen, Finger davon lassen, erstmal vernünftigen Content produzieren. Ansonsten liegt dein normales Business irgendwann mit einem Scherbenhaufen vor dir, unnötigerweise, weil man kommt mit guten Inhalten auch eigentlichermaßen in solchen Nischen gut nach vorne. Was ich noch ergänzen könnte, vielleicht aus einer etwas allgemeineren Marketingperspektive, womit ich ganz gute Erfahrungen auch selbst gemacht habe. Ich habe teilweise für die Unternehmen, die ich gegründet habe, kleine Bücher geschrieben. Ja, und im Prinzip alles, was ich zu dem Thema wusste, dass die Unternehmen irgendwie geliefert und als Dienstleistung angeboten haben, aufgeschrieben, sinnvoll verpackt und als kostenlose E-Books verbreitet. Genauso kann man es auch irgendwie mit einem Blog oder über Twitter und über Facebook machen. All diese Kanäle sollte man heutzutage auch sicherlich dafür nutzen. Und die Philosophie dahinter ist einfach nur, gerade als Berater sehe ich das als sehr entscheidend an, einfach alles, was du weißt, aufzuschreiben. Ja, da keine Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich will jetzt hier nicht die größten Geheimnisse verraten, dann bucht mich nachher keiner mehr. Ja, weil die Leute, die deinen Blog lesen und daraus so schlau werden, dass sie es selbst machen können, die wären eh nie deine Kunden geworden. Ja, ruhig alles aufschreiben. Und das ist meiner Erfahrung nach für die Reputation und für den Expertenstatus, den du ja brauchst als Berater, das Beste, was du tun kannst. Also jetzt, hier wird es jetzt auch gerade an dem Punkt ein bisschen speziell. Wir hatten diese Woche die OMCAP in Berlin und dort kam man eben die Erkenntnis, als Beispiel, du stehst auf Platz 5. Und du kommst dort nicht weiter hoch, dann solltest du möglichst ein unique passendes Video produzieren und auf diese Seite einbinden. Da gibt es ein paar Tricks und dann erscheint nämlich dieses Video neuerdings noch über deiner Position. Das bietet dir mehr Aufmerksamkeit und die Klickfreudigkeit der User ist dann auf deiner Seite. Das ist eine Sache. Nächste Woche will jemand veröffentlichen in den USA, also das ist eine deutsche Firma, Searchmetrics, dass Google Plus auch einen Einfluss auf die Rankings hat. Bisher hat man sich gestritten, dass Social Media dort von den vielen Ranking oder den Kriterien halt noch unbedeutend ist, aber er hat es nachgewiesen, wird es nächste Woche auch irgendwie veröffentlichen. Das heißt also für dich, versuch all deine neuen Artikel, deine Beiträge, die nah an der Wissenschaft sind, möglichst auch über Google Plus zu vertreiben. Such dir ein großes Freundesnetzwerk, versuch dann sozusagen Retweets zu finden, versuch auch mit Experten auf Experten zu antworten. Also die Masse der Social Media Links soll doch momentan einen großen Einfluss bekommen. Woher soll auch Google die neuesten Nachrichten ziehen, wenn nicht gerade aus diesen Postings? Oh. Wir haben leider keine Zeit. Aber ja. Also ich muss mal sagen, für die Leute, die das Agenturgeschäft... Ich würde mit denen nicht zusammenarbeiten. Als ich meine Firma verkauft habe, hatten wir 70% Marge im Markt. Das war schon Wahnsinn. Und die normalen Multimedia-Agenturen hatten da mal so 12, 15. Jetzt sind auch die Online-Marketing-Agenturen in dem Bereich angelangt. Und es ist ein wirklich hartes Geschäft geworden. Und deswegen, man sollte auf jeden Fall Inhouse-Kompetenzen aufbauen. Und das Thema ist auch interessant. Man setzt sich mit dem Thema auseinander, man betrachtet den Wettbewerb, man zieht sich dort Content, analysiert den, wir nennen das Clown, und wandelt den um. Also es gibt schon einige Varianten, aber für den Start-Upper von heute würde ich das Hauptaugenmerk in der Frühphase gar nicht auf die Suchmaschinenoptimierung mehr legen. Also deswegen sagte ich, die ersten Alumni-Links, dass man irgendwo dabei ist, zum Tragen kommt, wenn man in einem hochkompetitiven Umfeld ist, wo man eh ein großes Wettbewerbsrisiko hat, da kommt man erstmal gar nicht durch. Da kann man sagen, ich sehe es bei mir nach einem Jahr langsam anfangen. Und dann sind wahrscheinlich auch Finanzierungsrunden da, die das Thema dann auch budgetieren können, weil letztendlich helfen zum Schluss eventuell Advertorials. Also man kann auch redaktionelle Texte bei renommierten Zeitungen buchen, wenn die angenommen werden, durchs Lektorat gehen und dann als Anzeige ausgewiesen, dass ihnen auch wichtige Sachen halt. Aber da braucht man doch schon eine Menge Geld und ich würde mal sagen, wer hier in der Runde sitzt und seine ersten 200.000 Euro Angel-Finanzierung hat und jetzt plant, irgendwie 500 bis 750 aufzunehmen, der kann maximal für die nächsten 12 Monate maximal 120.000 Euro Online-Marketing-Kosten kalkulieren und die würde ich in dem Zeitraum wirklich nur über die AdWords ausgeben. Oder zum größten Teil. Ja, das ist auch kann ich bestätigen. Also ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Jahren auch viele Online-Startups gesehen, die sich, die zu sehr ihre ersten 50.000 Euro und 6 Monate, die sie haben, ja, bis man die Anschlussfinanzierung braucht, das ist ja häufig so, zu sehr in die Hoffnung SEO gesteckt haben. Davon kann ich auch genauso wie Ron es gerade getan hat, abraten, weil SEO einfach vor 5 Jahren konnte man schon noch innerhalb von einem Monat signifikant organischen Traffic von Google haben. Das ist heute viel schwieriger geworden. Ja? Und die Startups, die eben genau das versuchen und sagen, wir stecken das erste Geld, das irgendwie ein halbes Jahr reicht, stecken wir in SEO und hoffen, dass dann nach 4 Wochen irgendwie, man muss ja, um die Anschlussrunde zu kriegen, irgendwann auch mal diese Kurve zeigen können. Ja? Und die geht heute einfach wesentlich flacher, erstmal ein Jahr lang, so wie es Ron auch gerade beschrieben hat. Das heißt, dieses erste Marketinggeld ist heute in den meisten Fällen besser in Google AdWords angelegt, weil man damit schneller eine nach oben zeigende Kurve produzieren kann und auch ein bisschen sicherer. Ja? SEO ist halt ein, mehr noch als es früher eh schon war, ein Glücksspiel geworden. Ja, oder sehr starkes Wissen, was kaum noch einer Zeit hat, sich anzueignen. Wir haben jetzt einen Case im Portfolio, wo es ganz gut funktioniert hat, übrigens auch mit Facebook-Sponsored Links zu arbeiten. Also das kommt aufs Geschäftsmodell an. Ja, da ist Facebook sicherlich noch nicht so weit. Das ist wirklich abhängig. Meistens ist Google AdWords da der sicherere Track. Aber es kann funktionieren mit Facebook. Sollte man sich genau angucken, was man für ein Geschäftsmodell hat. Also, weil das Thema Facebook ja auch angesprochen wird, wir kamen diese Woche auch, gab es auch eine Analyse, Facebook wird wahrscheinlich, weil sie haben das sozusagen ihren Gesellschaftern versprochen, mit einer eigenen Suche kommen. Und wenn sie damit starten, wir erinnern uns, Facebook hat mittlerweile 1 Milliarde Mitglieder, werden sie sofort 20% des weltweiten Suchmaschinenmarktes unter sich haben. Das heißt also, sich mit Facebook auseinanderzusetzen und eine Firmenpage aufzubauen, kann auch mittlerweile schon ganz sinnvoll sein.